Kundgabe 4002. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.03.1947. Ermahnung zur geistigen Arbeit. Im vollsten Einsatz müsstet ihr stehen, so ihr mir dienen wollet auf Erden. Und das bedeutet, dass ihr euch restlos eurer Aufgabe widmen sollt, dass ihr jede Gelegenheit nützen und für mich arbeiten sollet, weil es nötig ist. Nur die geistige Arbeit behält ihren Wert. Nur geistiges Streben hat Ewigkeitserfolg. Während jegliche irdische Tätigkeit hinfällig ist mit dem Moment des Abscheidens von der Erde. Die irdischen Pflichten sollen zwar erfüllt werden, doch die geistige Tätigkeit allem vorangesetzt und als erstes vollbracht werden, ansonsten auch die irdische Arbeit nicht gesegnet ist. Und darum wird jederzeit meinen Dienern auf Erden Beistand werden von oben, so sie solchen benötigen, zwecks Erfüllung geistiger und irdischer Aufgaben. Und sorglos können meine Diener ihren Erdenweg wandeln, weil ich jeden unebenen Weg ausgleiche, wo sie wandeln sollen. Und wenn ich euch diese Verheißung gebe, so könnet ihr wahrlich glauben, dass euer Weg immer passierbar sein wird, weil ich selbst mit euch gehe, wohin ihr auch eure Schritte lenket. Nur müsstet ihr immer eure Augen zu mir erheben. Ihr dürfet euch nicht umdrehen nach der Welt und meiner führenden Vaterhand euch entziehen, denn dann geratet ihr leicht auf Nebenwege, die wieder zur Welt hinführen, und dann werdet ihr die Arbeit für mein Reich schwerlich zu leisten imstande sein. Ihr aber seid nötig in kommender Zeit. Eure Aufgabe ist von großer Dringlichkeit. Sie ist wichtig und unaufschiebbar. Und darum ermahne ich euch immer wieder zu eifriger Tätigkeit. Und ich werde nie aufhören, euch zu mahnen, auf dass ihr immer wieder meine Stimme höret und befolget, was zu tun ich euch heiße. Euer Leben geht schnell vorüber, darum achtet dessen nicht besonders. Die Seele aber soll für die Ewigkeit versorgt werden. Und ihr müsset ihrer daher weit mehr gedenken und darum geistig überaus tätig sein, selbst wenn der Körper dadurch benachteiligt wird. So ihr mich suchet jederzeit, werdet ihr stets gewinnen. Suchet ihr die Welt, so werdet ihr verlieren. Die Welt bietet euch aber keinen Ausgleich für das, was ihr verlieret. Doch was ich euch biete, das ist kostbar und durch nichts zu ersetzen. Und das haltet fest und lasset es euch nicht nehmen, indem ihr den Versuchungen nicht Widerstand leistet. Bleibet in reger geistiger Tätigkeit. Und der Versucher wird sich euch nicht nahen, denn erstere sichert euch die Verbindung mit mir, die euch schützet vor jeder Gefahr der Seele, die euch stark macht und fähig, jegliche Arbeit zu leisten und also erfolgreiche Arbeiter in meinem Weinberg zu sein. Amen.